بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten kann. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die in die Religion neu hinzugefügten und jede Hinzufügung ist eine Bid'a, jede Bid'a ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt zur Hölle. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala an der Stelle weitermachen, an der wir zuletzt aufgehört haben. Wir haben letztes Mal das Kapitel über die Gebetsbedingungen, Ash-Shurut, besprochen, die 6 Gebetsbedingungen. Und heute, bevor wir über die eigentliche Art und Weise des Gebetes sprechen, möchten wir uns vorstellen, als würden wir uns auf dem Weg in die Moschee befinden, bevor wir ein solches Gebet verrichten. Und deswegen erwähnen manche Fuqaha an dieser Stelle ein paar bestimmte Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man sich auf den Weg zur Moschee macht, beziehungsweise wenn man die Moschee betritt und auf das eigentliche Gebet wartet. Zunächst einmal, bevor wir uns auf den Weg in die Moschee machen, gilt es, die richtige Absicht zu fassen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, der überliefert wird von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, er sagte, das Gebet in der Gemeinschaft der Moschee, also es heißt das Gebet in der Gemeinschaft, aber gemeint ist das Gebet in der Gemeinschaft der Moschee. Das Gebet in der Gemeinschaft der Moschee ist 25 Mal wertvoller als das Gebet, das man zu Hause oder auf dem Marktplatz verrichtet. Denn derjenige, der sich zur Moschee begibt, wenn er sich der Gebetswaschung auf die schönste Art und Weise unterzieht, dem Wudu, und sich dann auf den Weg zur Moschee macht und in nichts anderes aus dem Haus hinausbringt, außer seiner Absicht, das Gebet zu verrichten, so macht er keinen Schritt, ohne dass ihm durch diesen Schritt nicht eine Sünde vergeben wird. Und durch einen anderen wird er um eine Rangstufe bei Allah erhöht werden. Und wenn er dann sein Gebet verrichtet hat, das heißt zum Beispiel das Tahiyatul Masjid, über das wir auch später sprechen werden, wenn er dann sein Gebet verrichtet hat, beten die Engel für ihn, sie sagen Allahumma salli alayhi, Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamh, was so viel bedeutet wie, O Allah, segne ihn, O Allah, vergib ihm, O Allah, erbarme dich seiner. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man in einem Gebet, dass man gesetzlich gesehen in einem Gebet bleibt, solange man sich an dem Platz aufhält, an dem man sein Gebet verrichtet hat. All dies oder dieser Hadith von Abu Hurairah überliefert ist bei Bukhari und bei Muslim, zeigt die Wichtigkeit der Absicht, denn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, la yukhrijuhu illa salah. Das heißt, nichts anderes hat ihn dazu gebracht, sein Haus zu verlassen, außer dem Gebet. Das ist also die erste Sache, die man sich dringend bewusst machen sollte, bevor man sein Haus verlässt und in die Moschee geht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ein Bittgebet gelehrt, zu sprechen, wenn wir unser Haus verlassen. Und das gilt sowohl, wenn man zur Moschee geht, als auch zu irgendeinem anderen Ort. Sobald man das Haus verlässt, verlässt man es mit seinem linken Fuß und spricht dabei Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt sinngemäß übersetzt, im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah, es gibt keine Kraft und keine Zustandsänderung außer durch Allah. Und es gibt eine Überlieferung darüber, oder ich lese euch die folgende Überlieferung vor, von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man sein Haus verlässt und sagt, im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah, keine Zustandsänderung, keine Kraft außer durch Allah, dann wird einem gesagt, mögest du rechtgeleitet, geschützt und bewahrt sein. Das heißt, ein Engel spricht für dich dieses Bittgebet. Dann entfernen sich die Satane von ihm und ein Satan sagt dann zum anderen, was willst du mit einem machen, was willst du mit einem anstellen, der rechtgeleitet, geschützt und bewahrt ist. Insofern hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch diesen Hadith einen Einblick in die verborgene Welt geschaffen, was geschieht, wenn man solche Bittgebete spricht. Und das gehört zur Ni'ma, zur Gunsterweisung Allahs gegenüber seiner Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er uns bestimmte Dinge offenbart hat, die er anderen Menschen nicht mitgeteilt hat. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, das ist speziell überliefert in Bezug auf das Morgengebet von Abdullah ibn Abbas, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Nacht beobachtete, wie er seine Nacht verbringt. Und dann beschrieb er, dass er, wenn die Nacht vorbei war und er zum Morgengebet gegangen ist, sprach er folgendes Bittgebet. Das heißt, zusätzlich zu dem, was wir gerade eben erwähnt haben, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل لي نورا. Das heißt, sinngemäß übersetzt im Namen, du sagst, nachdem du den ersten Dua gesprochen hast, O Herr, schenke mir Licht in meinem Herzen, in meinen Augen, in meinem Gehör, zu meiner rechten Seite, zu meiner linken Seite, von oben, von unten, von vorne, von hinten, und schenke mir allgemein Licht. Denn derjenige gläubige Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala das Licht der Rechtleitung bekommen hat, er sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Denn manchmal sind zwei verschiedene Personen ein und die gleiche Sache. Der eine erkennt die Wahrheit als Wahrheit und die Falschheit als Falschheit, aber der andere erkennt die Wahrheit nicht als Wahrheit. Der andere sieht die Wahrheit als Falschheit und die Falschheit als Wahrheit. Er sieht das Richtige als Falsches und das Falsche als Richtiges. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala aber einem das Licht in den Augen gibt und im Herzen gibt, dann erkennt man, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist das Licht der Rechtleitung, also ein Licht im übertragenen Sinne. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen, dass wenn wir uns in die Moschee begeben, um ein Gebet zu verrichten, dann ist das ja in der Regel ein Pflichtgebet, eines der fünf Pflichtgebete. Und zu den fünf Gebeten werden ja zwei Gebetsrufe ausgerufen jeweils, einmal den Adhan, einmal die Iqama. Und selbst wenn du die Iqama hören solltest, sollst du dich nicht beeilen. Das heißt, du sollst dich zur Moschee begeben, beruhigten Herzens, und nicht hastig und nicht rennend und nicht laufend, sondern normal gehend. Und solltest du in der ersten Reihe beten möchten, weil du gehört hast, wie wertvoll es ist, in der ersten Reihe zu beten, dann sollst du dich früh genug darauf vorbereiten. Aber es macht keinen Sinn, dass man, wenn man verspätet kommt, sich hastig beeilt und dann ins Schnaufen gerät und dann eventuell nicht sein Gebet auch die vorgeschriebene Art und Weise verrichten kann. Denn jeder weiß, der das einmal erlebt hat, dass wenn er am Schnaufen ist, kann er schlecht Koran lesen und schon gar nicht, wenn er vielleicht sogar vorbeten muss. Das heißt also laut vorlesen muss. Deswegen sagte Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn zum Gebet gerufen wird, das heißt also, ist offensichtlich die Iqama gemeint. Weil sonst würde man sich nicht beeilen wollen. Wenn man den Adhan erst hören würde, hätte man ja auch genug Zeit. Wenn zum Gebet gerufen wird, dann begebt euch nicht dorthin, indem ihr euch beeilt, sondern kommt in Ruhe. Was ihr davon erwischt, das verrichtet. Und was ihr verpasst habt, das vervollständigt. Wenn sich jemand nämlich zur Moschee begibt, befindet er sich bereits in einem Gebet. Und aus diesem Hadith lassen sich verschiedene Ahkam, das heißt rechtliche Bestimmungen ableiten, die sehr wertvoll sind für das Kapitel über das Gebet. Vielleicht möchten wir auch zwei davon hinweisen. Zunächst einmal, was natürlich, warum der Hadith erwähnt wird, ist klar, weil man sich, dass man sich nicht beeilen soll. Der zweite Grund, die zweite wichtige rechtliche Bestimmung hinsichtlich seiner Aussage, was er von diesem Gebet erwischt, das heißt noch mitbekommt, das verrichtet. Und was ihr verpasst habt, das folgt nach. Entschuldigung, das vervollständigt. Und das bedeutet nämlich, dass wir, sobald wir in die Moschee kommen, mit der Moscheegemeinschaft mitbeten, egal in welcher Position sie sind. Egal in welcher Position sie sind. Und das, es spielt also keine Rolle, ob die Moscheegemeinschaft gerade am Anfang des Gebetes ist oder in der Mitte des Gebetes ist oder kurz vor Ende des Gebetes ist. In allen drei Fällen, und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, in allen drei Fällen muss man mit der Moscheegemeinschaft beten, sobald man die Moschee betritt und egal in welcher Position sie gerade sind. Wenn sie gerade stehen, beten man ihnen stehend weiter. Wenn sie gerade in der Verbeugung sind oder im Sitzen sind oder in der Niederwerfung sind, betet man in der Position und wartet nicht darauf, dass der Imam sich zu einer bestimmten Position begibt. Und das gilt ganz besonders für das Ende des Gebetes. Man darf nicht sagen, ich warte, bis die Moscheegemeinschaft beendet und danach bete ich ein eigenständiges Gebet oder mit einer zweiten Moscheegemeinschaft. Das widerspricht diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt noch andere Dinge, mit denen man ableiten kann, aber wir lassen es dabei. Und wichtig ist noch vielleicht der letzte Teil, wenn sich jemand nämlich zur Moschee begibt, befindet er sich bereits in einem Gebet. Das ist wieder, liebe Geschwister, eine gewaltige Gunsterweisung unseres Herrn uns gegenüber und ermöglicht uns, viele gute Taten zu ergattern. Denn normalerweise, wenn wir für etwas belohnt werden würden, müssten, dann für das Gebet an sich, das wir verrichten. Aber dass Allah Azza wa Jal uns auch noch belohnt dafür, dass wir uns zur Moschee begeben und uns Taten aufschreibt, dass wir uns bereits im Gebet befinden, gesetzlich gesehen, nicht wirklich gesehen, gesetzlich gesehen, sobald wir uns auf den Weg dorthin machen, ist ein großes Geschenk von ihm, subhanahu wa ta'ala. Sodass du am Tag der Auferstehung nicht nur diese paar Minuten vorfinden wirst in deinen Waagschalen, und dann noch mehr als das. Und manch einer von uns braucht ein paar Minuten, um in die Moschee zu kommen. Und andere Leute von uns brauchen vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten oder noch mehr oder noch weniger, um in die Moschee zu kommen. Stellt euch vor, all diese Minuten werden einem gut geschrieben. Und dementsprechend gilt es sich natürlich auch zu verhalten, wenn man sich auf dem Weg zur Moschee begibt. Des Weiteren, wenn man sich zur Moschee begeben hat und die Moschee betritt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auch bestimmte Dinge beigebracht. Und all diese Dinge, die vielleicht als Kleinigkeiten erscheinen mögen, wie zum Beispiel, dass man die Moschee mit dem rechten Fuß betritt, dass man ein bestimmtes Bittgebet spricht, wenn man die Moschee betritt, das ist nicht eine Erschwernis für dich, sondern soll für dich als eine Erleichterung dienen. Wie kann das sein? Ganz einfach, denn der Mensch braucht Möglichkeiten, seinen Herrn zufriedenzustellen. Der Mensch braucht verschiedene Taten, durch die er sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kann. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir nicht gesagt hätte, was du sprechen sollst, wenn du die Moschee betrittst, dann hättest du in diesem Moment nicht die Möglichkeit, gute Taten zu erlangen. Insofern, das ist eine zusätzliche Option des Al-Abamas für dich. Wenn du möchtest, nimmst du sie wahr. Und wenn du nicht möchtest, brauchst du sie nicht wahrnehmen. Aber der gottgefällig lebende Muslim versucht natürlich sein Bestes. Und es kostet ihm ja nichts, weder Zeit noch Geld, wenn er bestimmte Bittgebete einmal lernt und jedes Mal aufsagt, wenn er in die bestimmte Situation kommt. Und zu diesen Bittgebeten gehört es, dass man, wenn man die Moschee betritt, dass man sagt, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Das heißt, O Herr, öffne mir die Tore deiner Barmherzigkeit. Und auch wenn man die Moschee verlässt, können wir in diesem Zusammenhang erwähnen, auch wenn das chronologisch nicht die richtige Reihenfolge ist, weil wir dazwischen noch ein paar andere Sachen machen. Beziehungsweise haben wir es vorgezogen. Und zwar, wenn man die Moschee verlässt, dann ebenfalls sagt man ein Bittgebet, und zwar Allahumma, Allahumma iftah li abwaba fadlik. Oder es heißt Allahumma inni as'aluka min fadlik. Entschuldigung, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Das heißt, oh Allah, ich bitte dich um deine Gunst. Und das passt auch, denn zur Gunst Allahs gehört der Rizq, die Versorgung. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran die Versorgung, Rizq mit Al-Fadl umschrieben. Insofern, draußen ist der Ort, um nach Rizq zu verlangen. In der Moschee ist der Ort, nach Barmherzigkeit von Allah zu verlangen. Diese Bittgebete, wie gesagt, auch wenn du sie nicht verstehst, dann du kannst sie trotzdem auswendig lernen und dir dabei bewusst machen, was du sagst, wenn du sie sprichst. Und es wäre schade, wenn man diese Belohnung wenn die Belohnung einem entgehen lässt. Weil man lernt sie wirklich, dieses Bittgebet lernt man ein einziges Mal und dann spricht man dieses Bittgebet immer wieder. Und das fällt einem sehr einfach. Genauso wie du die Fatiha auswendig gelernt hast. Genauso wie du die ganzen anderen Texte im Gebet gelernt hast, sollst du dich jetzt weiterentwickeln, noch mehr Sachen lernen. Und auch ein weiteres Stadium ist, dass man sich bewusst macht, was man sagt. Und am besten, dass man auch den Text natürlich sprachlich gut versteht. Aber das sind verschiedene Stufen, die man nach und nach versucht zu erlangen. Wenn man die Moschee dann betreten hat und man betritt sie angenommen in einer Zeit, in der das Gebeten erlaubt ist, denn ihr wisst ja, es gibt 3 bzw. 5 Zeiten, zu denen die freiwilligen Gebete untersagt sind. Darüber haben wir bereits teilweise gesprochen. Wenn wir die Moschee zu einer Zeit betreten, in der das Beten erlaubt ist, und die Moscheegemeinschaft noch nicht angefangen hat zu beten, dann ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, 2 Raka'a, 2 Gebetssequenzen zu verrichten, bevor man sich hinsetzt. Also gehört es zum Anstand, Allah gegenüber, ihn erst einmal zu begrüßen. Genauso, wenn du irgendein anderes Haus betrittst, begrüßt du den Hausherrn. Und auch ist es in der Moschee genauso. Der Hausherr in der Moschee ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen soll man als erstes Allah begrüßen, bevor man irgendjemand anderes in der Moschee begrüßt. Und wie begrüßt man seinen Herrn? Eben, indem man 2 Raka'a für ihn verrichtet, also ein kurzes Gebet macht. Und dieses Gebet nennt man Tahiyyatul Masjid. Tahiyya ist das Grüßen und Al-Masjid ist die Moschee, deswegen kann man es übersetzen als Moschee-Begrüßungsgebet. Aber nicht die Moschee begrüßt man, sondern ist nur gemeint, dass der Ort ist, an dem man das verrichtet. Ansonsten begrüßt man seinen Herrn dadurch. Dieses Gebet ist gemäß der meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, eine Sunna. Und es ist auch eine Sunna Muakkada. Das heißt, derjenige, der es macht, wird dafür belohnt. Und derjenige, der es nicht macht, wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber dieses Gebet sollte man auf gar keinen Fall unterlassen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat deutlich darauf hingewiesen, dass man es verrichten soll. Und er hat sogar einmal in einer Begebenheit jemanden gesehen, und das war sogar während der Freitagspredigt, und zwar Sulayk al-Ghatafani radiallahu ta'ala anhu, der die Moschee betreten hat und dieses Gebet nicht verrichtet hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat deswegen sogar seine Predigt unterbrochen und ihn darauf hingewiesen, dass er diese Raka'at erst einmal verrichten soll. Der Grund aber, warum diese Anordnung nicht von den meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, als Pflicht zu verstehen ist, ist, weil der Prophet, alaihi salatu wassalam, in einem Hadith über die Pflichten gefragt worden ist, über die grundlegenden Pflichten im Islam gefragt worden ist. Und in der Überlieferung heißt es, dass Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu Folgendes sagte. Einmal kam ein Mann mit ungekämmtem Haupt aus Najd. Najd ist eine Ortschaft in Arabien. Einmal kam ein Mann mit ungekämmtem Haupt aus Najd zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Man hörte seine summende Stimme, aber verstand nicht, was er sagte. Hat irgendwas davor sich hingenuschelt oder gemurmelt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn aber verstanden. Und man verstand nicht, was er sagte, bis man sich ihm näherte. Es war jemand, der über den Islam fragte. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, es sind 5 Gebete täglich. Also offensichtlich hat er ihn gefragt, was die Säulen der Religion sind oder was seine Aufgaben Allah gegenüber sind. Er sagte, es sind 5 Gebete täglich. Dann sagte der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, muss ich noch andere verrichten? Er sagte, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Dann machte ihm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann erwähnte ihm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Fasten im Monat Ramadan. Der Mann sagte, muss ich noch mehr fasten? Er sagte, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Dann erwähnte ihm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Zakah, das heißt die Pflichtspende. Da sagte der Mann, muss ich noch mehr spenden? Er sagte, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Dann wandte sich der Mann ab und sprach, bei Allah, ich werde weder mehr noch weniger als dies tun. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, wird er erfolgreich sein. Aus diesem Hadith ergeben sich bestimmte grundlegende Pflichten. Natürlich wissen wir, dass im Laufe der islamischen Offenbarungszeit noch einige Sachen hinzugekommen sind. Was die Säulen angeht, wurde hier das Glaubensbekenntnis nicht erwähnt, weil der Mann ja schon Muslim war, logischerweise. Das hat er nicht nach den Pflichten des Islams gefragt. Und auch wurde die Hajj nicht erwähnt, denn die Hajj wurde erst später offenbart bzw. gesetzlich gemacht, die Pilgerfahrt. Insofern haben wir hier keinen Widerspruch. Aber es zeigt, dass wenn jemand seine Pflichten tut auf die vorgeschriebene Art und Weise, dann darf man ihn dafür nicht kritisieren. Man darf ihm nicht sagen, warum machst du nicht mehr, als was dir vorgeschrieben worden ist. Alles darüber hinaus ist freiwillig. Entscheidend an diesem Hadith, warum wir ihn erwähnt haben, ist die Frage nach den Gebeten. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es sind 5 Gebete täglich. Dann sagte er, muss ich noch andere verrichten? Er sagte, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Manche Ulama haben gesagt, also diejenigen, die gesagt haben, dass Tahiyyat al-Masjid Pflicht ist, sie haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier eigentlich nur über die Gebete gesprochen hat, die täglich verpflichtend sind, die täglich Pflicht sind. Und weil er geantwortet hat, es sind 5 Gebete täglich. Aber diese Begründung ist nicht astrein. Denn der Mann hat nicht gefragt nach den Gebeten, die er täglich zu verrichten hat. Und der Mann hat gefragt, welche Gebete muss ich verrichten? Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm dann nur sagt, 5 Gebete täglich, dann kann der Mann nicht davon ausgehen, dass es nur andere Gebete gibt, die er nicht täglich zu verrichten hat. Weil ihr wisst ja, dass das Moschee-Begrüßungsgebet ist abhängig davon, wann man die Moschee betritt. Das kann täglich sein, wöchentlich sein, je nachdem, wann du in die Moschee kommst. Kann auch mehrmals pro Tag sein. Und in einer anderen Überlieferung, Sahih al-Bukhari, rahimahullah, heißt es, Ya Rasulallah, akhbirni mada faradallahu alayya minas salah. Er sagte, O Gesandter Allahs, teile mir mit, was Allah mir an Gebeten auferlegt hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, As-salawat al-khams illa an tattawwa'a shay'a. Das heißt, die 5 Gebete hat er dir auferlegt, es sei denn, du möchtest darüber hinaus weitere freiwillige Gebete verrichten. Und deswegen, das nennen die Ulama Usul Sarif. Das heißt, wir haben eine Anordnung, die etwas normalerweise als verpflichtend zu verstehen ist, Aber es gibt Hinweise darauf, dass diese Anordnung nicht verpflichtenden Charakter hat, sondern empfehlenden Charakter hat, wie in diesem Fall. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, wie wir bereits gesagt haben. Deswegen gilt trotzdem grundsätzlich nicht, dass man es unterlässt, sondern dass man es verrichtet und darauf achten soll. Und ausgenommen von dieser Regelung ist der Prediger am Freitag, der Khatib am Freitag, der gemäß der Sunnah die Moschee betritt und direkt auf die Kanzel steigt und begrüßt und sich dann auf die Kanzel hinsetzt, ohne Tahiyyat al-Masjid zu verrichten. Sollte er allerdings die Moschee früh betreten, also nicht zu der Zeit, zu der er gleich auf die Kanzel steigen möchte, dann betet er das Tahiyyat al-Masjid ganz normal und setzt sich hin und wartet. Dieses Tahiyyat al-Masjid, Moschee-Begrüßungsgebet, entfällt nicht dadurch, dass man es vergessen hat. Das heißt, es bleibt gesetzlich, es zu verrichten. Und der Beweis ist der Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, von Sulayk al-Ghatafani, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. An dieser Stelle ist es angebracht, über folgende Fallunterscheidung zu sprechen. Und zwar führen wir jetzt hier einen neuen Begriff ein. Der eine Begriff ist der Begriff Masjid. Das ist das, was wir im Arabischen übersetzen mit Moschee. Der zweite Begriff ist der Begriff Musalla. Musalla kommt vom Wort Salla. Salla heißt beten. Und Musalla ist quasi der Gebetsplatz. Und die Frage ist jetzt hier, was ist der Unterschied zwischen einem Masjid und einem Musalla? Denn nicht alles, was für einen Musalla gilt, gilt für einen Masjid oder umgekehrt. Was gilt zum Beispiel nicht für einen Musalla? Was für einen Musalla nicht gilt? Dieses Moschee-Begrüßungsgebet. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ. Das heißt, wenn jemand von euch die Moschee betritt. Aber wenn ich keine Moschee betreten habe, sondern nur einen Gebetsplatz. Denn wie zum Beispiel zu Hause. Zu Hause, in der Regel, hast du eine Stelle, an der du normalerweise dein Gebet verrichtest. Dann ist das dein Gebetsplatz. Oder bei der Arbeit hast du eine Stelle, an der du dein Gebet verrichtest. Das ist dein Gebetsplatz. Aber du würdest nicht auf die Idee kommen, das sprachlich oder gesetzlich als ein Masjid zu bezeichnen. Ein charakteristisches Merkmal einer Moschee ist, dass sie ein Waqf ist. Ein Waqf ist eine Stiftung. Das heißt also, das hat irgendjemand mal gebaut oder gekauft und dann Allah subhanahu wa ta'ala beziehungsweise den Muslimen zur Verfügung gestellt oder einem bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Bei Moscheen ist klar, damit die Leute darin beten können und so weiter und so fort. Das heißt, ein wesentliches charakteristisches Merkmal einer Moschee ist, dass es ein Waqf ist. Und somit ist es kein Eigentum einer bestimmten Person. Und das ist ein wesentliches Merkmal. Hiernach bei einem Gebetsplatz ist es im Gegensatz dazu, dass die Stelle, in der du betest, kann sehr wohl sein, dass sie das Eigentum einer bestimmten Person ist. Ebenso charakteristisch für eine Moschee ist, dass sie auch so gebaut ist. Das heißt also, jemand hat ein Gebäude gebaut und hat ein Grundstück gehabt und hat darauf ein Gebäude errichtet und das zu einer Moschee erklärt. Ein Musalla muss nicht unbedingt so sein. Ein Musalla, ein Gebetsplatz, kann auch innerhalb eines Gebäudes sein, muss aber nicht. Wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zum Eid-Gebet, haben das Eid-Gebet nicht in der Moschee verrichtet, sondern auf dem Musalla, dort wo in Medina heutzutage die Masjid al-Ghamama steht. Dort haben sie ihr Eid-Gebet verrichtet, beziehungsweise Regengebet verrichtet und so weiter. Das heißt also, der Platz, den man zum Beten, ein Platz, den man zum Beten nimmt, ein Gebetsplatz, ein Musalla, kann auch einfach nur eine leere Fläche sein, an der man einfach manchmal sein Gebet verrichtet. Auch ist charakteristisch für eine Moschee, dass dort in der Regel alle Gebete regelmäßig verrichtet werden oder die meisten Gebete regelmäßig verrichtet werden. Warum alle, alles klar, Jum'a-Gebet und die fünf täglichen Gebete, aber in manchen Moscheen wird das Jum'a-Gebet nicht verrichtet, weil man zur nächstgrößeren Moschee übergeht. Und trotzdem bleibt es ein Masjid, trotzdem bleibt es eine Moschee. Bei einem Musalla ist es nicht so. Musalla zum Beispiel, dort wird nur gebetet, wenn, angenommen, der Musalla ist auf dem Arbeitsplatz. Der Musalla auf dem Arbeitsplatz wird nur verwendet, wenn Arbeitszeit ist. Ansonsten, wenn Ferienzeit ist, wenn Urlaubszeit ist, wenn man nicht bei der Arbeit ist, dann werden dort keine Gebete verrichtet. Und der ist auch nicht unbedingt für alle Leute zugänglich. Kann sein, dieser Musalla ist nur für bestimmte Leute, die dort wohnen oder Leute, die dort arbeiten, gedacht. Und nicht jeder von überall kann kommen. Bei einer Moschee ist umgekehrt. Masjid kann man nicht sagen, da dürfen nur bestimmte Leute dort beten. Das ist normalerweise für alle Leute gedacht. Das sind verschiedene unterschiedliche Merkmale, die nicht immer gelten müssen. Das sind Merkmale, an denen man erkennt, dass ein Masjid ist und ein Musalla ist. Wenn man nun in der Moschee ist und sein Gebet verrichtet hat, gibt es keinen bestimmten Zeitpunkt, zu dem man aufsteht zum Gebet, außer wenn der Imam zur Moschee kommt, in die Moschee kommt und das Gebet ausgerufen wird, dann natürlich stellt man sich auf, damit das Gebet gleich stattfinden kann. Es gibt also keinen bestimmten Zeitpunkt während der Iqama, während der Imam die Iqama ausruft, wo jemand, also richtigerweise gemäß der Ma'at, gibt es keinen bestimmten Zeitpunkt, zu dem der Ma'mum, der hinter Imam betet, aufstehen muss, damit das Gebet verrichtet wird. Aber der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, etwas umgekehrt. Er sagte, wir sollen erst aufstehen, wenn der Imam sichtbar ist. Und das, denn manche Leute, und das ist, passiert manchmal, auch bei uns manchmal passiert es, dass die Leute hören, dass der Imam kommt, und dann stellen sie sich zum Gebet auf, dann entweder war es der Imam gar nicht, oder sie wollen den Muadzin unter Druck stellen, dass er endlich die Iqama ausruft. Und das alles nicht in Ordnung, sondern wenn der Imam da ist und die Moschee kommt, zu dem Zeitpunkt, zu dem normalerweise die Iqama ausgerufen wird, zu diesem Zeitpunkt soll man, inshallah, die Iqama ausrufen und nicht vorher. Auch wenn der Imam sich verspätet, ist es kein Grund, den Muadzin dazu zu drängen. Die Sahaba, radiallahu anhum, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einmal zu spät kam, zum Isha-Gebet, hat Umar, radiallahu anhu, den Propheten auf das Gebet hingewiesen und ihm das mitgeteilt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat dann auch erklärt, dass er das absichtlich gemacht hat, dass er absichtlich gewartet hat mit dem Isha-Gebet. Denn die beste Zeit, das Isha-Gebet zu verrichten, ist irgendwann nach dem ersten Drittel der Nacht bis zur Hälfte der Nacht. Das ist die beste Zeit, das zu verrichten. Deswegen hat er absichtlich gewartet. Und deswegen muss man fragen, es kann ja sein, dass der Imam absichtlich später kommt. Und sollte die Gemeinschaft mit dem Imam eine bestimmte Vereinbarung getroffen haben, dass sie nach so und so vielen Minuten einfach beten sollen, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn dadurch der Schaden, inshallah, abgewandt wird. Denn auch die Sahaba, radiallahu anhu, in einer bestimmten Begebenheit, hat einmal einfach Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, vorgebetet, ohne dass sie auf den Propheten gewartet haben, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dann, wenn wir schon in der Moschee sind, stellt sich folgende Frage. Wenn wir schon in der Moschee sind und auf das Gebet warten, stellt sich folgende Frage. Und zwar, gibt es bestimmte Dinge, die wir in der Moschee nicht machen dürfen, abhängig oder auch unabhängig vom Salah? Und die Antwort lautet ja. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht machen sollen oder nicht machen dürfen. Eine Sache ist, Kaufgeschäfte abzuschließen in der Moschee. Und die allermeisten Gelehrten haben das verboten. Unabhängig davon, ob sie jetzt der Ansicht waren, dass es Makruh oder Haram ist, aber die allermeisten Ulama haben das verboten und manche reden sogar von einem Ijma', dass diese Sache zu untersagen ist. Und ihr versteht, wenn ich sage untersagen und verbieten, dann ist das allgemeiner als zu sagen Haram, denn untersagen kann, man kann auch etwas untersagen, das Makruh ist. Sicher? Kaufgeschäfte, warum? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das in einem Hadith untersagt hat. Und zwar heißt es, dass der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, in der Moschee zu kaufen und zu verkaufen. Nach einem verlorenen Gegenstand auszurufen, Gedichte aufzusagen und vor dem Freitagsgebet eine Sitzung abzuhalten. Kaufen und zu verkaufen, nach einem verlorenen Gegenstand auszurufen, wie jemand sagt, ich habe meine Uhr verloren, ich habe meinen Geldbeutel verloren, hat jemand es gefunden, Gedichte aufzusagen und vor dem Freitagsgebet, Gedichte werden wir gleich noch ein bisschen ausführlich sprechen, über Gedichte aufzusagen und vor dem Freitagsgebet eine Sitzung abzuhalten. Das heißt also, dass vor dem Jum'a-Gebet die Leute sich versammeln und einen Unterricht beiwohnen, der gehalten wird vor dem Jum'a-Gebet. Und das ist logisch, dass es auch, also erstens, wenn der Prophet es verboten hat, brauchen wir nicht mehr darüber lange zu diskutieren, aber auch logisch gesehen, denn die Leute, wenn sie schon eine halbe Stunde oder eine Stunde einem Unterricht gelauscht haben, wie wird dann ihre Aufmerksamkeit noch bei der Freitagspredigt sein? Und dieses Verbot zu kaufen und zu verkaufen in der Moschee beinhaltet auch den Wakil und den Wali. Der Wakil ist der Beauftragte, denn es kann ja sein, dass du jemanden beauftragst, ein Kaufgeschäft für dich abzuschließen und das, der handelt in deinem Namen, das darfst du auch nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe es ja nicht gemacht, der andere macht es ja und du hast ihn damit beauftragt. Und der Wali genauso, der Wali ist auch eine Art Wakil für ein Kleinkind, denn er handelt im Namen des Kleinkindes zum Beispiel oder des geistig Kranken. Wali ist eben der Vormund für eine bestimmte Person, wie wir gerade erwähnt haben. Was nicht dazu gehört, ist das Erlassen von Schulden. Das Erlassen von Schulden ist kein Kaufgeschäft. Das heißt also, wenn du mit jemandem ein Kaufgeschäft eingegangen bist und ihm gesagt hast, ich kaufe dein Auto für 1000 Euro und du hast das Kaufgeschäft normal abgeschlossen, außerhalb der Moschee gemacht und du kommst dann in die Moschee und sagst dem anderen, zahl endlich dein Geld und er kann nicht zahlen und dann handelt man und einigt sich auf einen geringeren Preis, dann ist das kein neues Kaufgeschäft, dann gilt das nicht als neues Kaufgeschäft, sondern das gilt als eine Art Schuldenerlass. Denn das eigentliche Kaufgeschäft hat bereits stattgefunden. Insofern ist das in Ordnung und hat auch einmal stattgefunden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, dass Ka'b ibn Malik radiallahu anhu zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam von Ibn Abi Hadrad in der Moschee verlangte, ihm seine Schulden zurückzuzahlen. Dabei wurden ihre Stimmen beide laut, sodass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie beide von seinem Haus aus hören konnte. Er ging dann zu ihnen hinaus, öffnete dabei den Vorhang seiner Stube, rief Ka'b ibn Malik und sagte, Ka'b, da sagte er, da bin ich, o Gesandter Allahs. Er gab ihm dann mit seiner Hand ein Zeichen, ihm die Hälfte seiner Schulden zu erlassen. Er sagte daraufhin, radiallahu anhu, schon gemacht, o Gesandter Allahs. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum anderen, Ibn Abi Hadrat, geh und begleiche sie. Und aus diesem Hadith und der vorigen Thematik entnehmen wir wichtige Lektionen im Leben eines Muslims. Und zu diesen wichtigen Lektionen gehört erstens, dass die Moschee kein Ort für die Dunya ist. Die Moschee ist kein Ort, um seine Zeit zu vertreiben. Die Moschee ist kein Ort, an dem man unnützes Gerede spricht. Die Moschee ist kein Ort, an dem man sich streitet. Die Moschee ist kein Ort, an dem man Handel treibt. Außer mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso ergibt sich aus diesem edlen Hadith, dass natürlich Kaufgeschäfte, dass Schulden erlassen keine Art Kaufgeschäfte ist. Deswegen haben wir den Hadith erwähnt. Und es ergibt sich auch daraus, dass man, wenn man eine angesehene Stellung hat unter den Menschen und die Möglichkeit hat, Frieden zu stiften zwischen zwei Leuten, die sich streiten, dann soll man das machen, denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, was-sulhu khayr. Das heißt, das Frieden stiften ist etwas Gutes. Wenn Allah azza wa jal sagt, dass es etwas Gutes ist, dann ist es wirklich gut und du kannst etwas Großartiges von ihm erwarten. Und die nächste Sache, die man sehr schön in diesem edlen Hadith erkennt, ist, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum ihre Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam größer war als ihre Liebe zu ihrem eigenen Geld. Denn dieser Sahabi radiallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat nicht gesprochen. Er hat ihm nur ein Handzeichen gegeben, die Hälfte seiner Schulden zu erlassen. Und der Sahabi wusste, dass er sich dadurch, durch die andere Hälfte oder durch diese Hälfte, die er erlässt, die Zufriedenheit Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam erkauft. Und wenn man das mit Geld machen kann und weiß, dass wenn man diesen Euro bezahlt, dadurch die Zufriedenheit seines Herrn bekommt, dann wäre man sehr unvernünftig, wenn man diesen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala nicht eingehen würde. Und wir alle kennen die berühmte Begebenheit, als Suhaib al-Rumi radiallahu anhu Mekka verließ. Denn Suhaib al-Rumi radiallahu ta'ala anhu war arm und als er nach Mekka kam, wurde er reich. Und als er dann nach Medina auswandern wollte, haben die Quraysh zu ihm gesagt, hör mal zu, du bist als armer Kerl zu uns gekommen, wir haben dich reich gemacht und du wirst Mekka nicht verlassen, ohne dein Geld abzugeben, ohne dein gesamtes Vermögen zurückzulassen. Und Suhaib al-Rumi radiallahu ta'ala anhu, für ihn war die Sache klar. Und er ließ sein gesamtes Vermögen zurück. Und das ist eine der historischen Beispiele, wie jemand sein Jenseits gekauft hat mit dem gesamten Diesseits, was er besitzt. Und da hat sein gesamtes Geld zurückgelassen und ist nach Medina ausgewandert. Und noch bevor der Suhaib radiallahu anhu in Medina ankam, war schon Jibril beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm mitgeteilt, was in Mekka geschehen war. Und deswegen, als er Suhaib sah, sagte er zu ihm, Rabih al-Bay'. Rabih al-Bay', das heißt, dein Bay', das ist dein Kaufvertrag bzw. dein Handel war gewinnerbringend oder hat Gewinn gemacht. Dein Handel hat Gewinn eingetrieben. Das heißt, er wusste Bescheid noch bevor Suhaib ihm davon berichtet, weil er sallallahu alaihi wasallam es von Allah azza wa jal mitgeteilt bekommen hat. Folglich lernen wir, dass es verboten ist und richtigerweise haram ist, in der Moschee Handel zu treiben. Das heißt, ein Kaufgeschäft abzuschließen. Was heißt ein Kaufgeschäft abzuschließen? Das heißt, du sagst zu jemandem, also das ist entscheidend am Kaufgeschäft, dass du zu jemandem sagst, ich verkaufe dir meinen so und so für so und so. Nimmst du es an und er sagt ja. Auch wenn der Austausch noch nicht stattgefunden hat, auch wenn er sagt, ich gebe dir das Geld draußen. Sobald man sich geeinigt hat auf ein Kaufgeschäft, hat das Kaufgeschäft schon stattgefunden. Denn das eigentliche Kaufgeschäft ist ein mündliches und kann durch eine Handlung ersetzt werden. Aber das Eigentliche ist Wenn du jemandem sagst, ich kaufe dir dein Haus ab für so und so, und er sagt, okay, ich bin dann einverstanden, dann gilt dieses Kaufgeschäft, dann gilt es ab diesem Zeitpunkt und nicht erst, ab dem du eben sozusagen das Geld ausgehändigt hast. Denn das, was danach passiert, nennt man dann die Vollziehung des Kaufgeschäftes. Aber das eigentliche Vertrag ist schon abgeschlossen. Tayyib. Was mit dem Aufsagen von Gedichten gemeint ist, so weisen manche Überlieferungen darauf hin, dass hiermit das gegenseitige Aufsagen von Gedichten gemeint ist und nicht einfach, dass jemand ein Gedicht so aufsagt. Denn es ist überliefert worden, dass manche dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Gedichte aufgesagt haben, auch wenn es in der Moschee war. Aber es ist nicht das Gleiche, ob jemand kommt und ein Gedicht aufsagt oder ob quasi ein Wettbewerb stattfindet. Der eine sagt ein Gedicht auf, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste. Denn diese Art von Gedichtaufsagen macht aus der Moschee einen Ort, der nichts mehr zu tun hat oder fast nichts mehr zu tun hat mit dem Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Und darauf weist die Überlieferung, wo es heißt, Naha an Tanashudi al-Ash'ar fil Masjid. Tanashud bedeutet auf Arabisch das gegenseitige Ausrufen von Gedichten, die Aufsage von Gedichten. Das heißt, der eine sagt ein Gedicht, der andere erwidert mit einem anderen Gedicht. Da haben manche, die Araber, das damals gemacht. Und um zu demonstrieren, wer die bessere Poesie drauf hat. So viel zum Begeben zum Gebet. Dann lautet das nächste größere Kapitel, die Art und Weise der Verrichtung des Salah. Die Verrichtung des Salah, wir reden jetzt hier von den reinen Bewegungen und Aussagen, die man macht, während man sein Salah verrichtet, unabhängig von der Moscheegemeinschaft, als würdest du jetzt eine eigenständige Raka'a verrichten wollen. Dafür gibt es verschiedene Positionen und die erste Position im Salah ist der Qiyam, ist das Stehen im Salah. Das ist die erste Position und wir reden hier jetzt von einem Pflichtsalah, dass jemand verrichten kann, der natürlich all diese verschiedenen Handlungen, die wir jetzt erwähnen werden, auch verrichten kann. Wenn jemand eine bestimmte Sache nicht machen kann, das ist eine Ausnahme und die werden wir, inshallah, im Anschluss behandeln. Wir reden jetzt erstmal von der vollkommenen Art, ein Gebet zu verrichten. Und dazu gehört in der stehenden Position, der Qiyam, dass man als erstes den Takbir spricht. Takbir ist eine Abkürzung für das Wort Allahu Akbar. Und Allahu Akbar bedeutet wortwörtlich, Allah ist größer. Und gemeint ist, Allah ist größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Und deswegen, wer dieses Wort spricht und meint, was er sagt, und seinen Herrn dadurch lobpreist und als den Größten verherrlicht, dadurch vergehen ihm all seine Sorgen, die er in seinem Herzen hat. Egal welche Sorgen er hat. Wenn er sich bewusst macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass in seinen Händen die Zügel aller Dinge in diesem Diesseits sind, dann, wenn er Allahu Akbar gesagt hat, kommt ihm jeder Feind und kommt ihm jeder Widersacher kleiner vor als eine Ameise. Er muss sich das nur bewusst machen, durch Allahu Akbar. Und diesen ersten Allahu Akbar, durch das du in das Gebet eintrittst, nennt man Takbiratul Ihram. Takbir, beziehungsweise Takbirah im Arabischen, bedeutet das Sagen von Allahu Akbar. Und Ihram ist der Zustand, in dem du dich befindest, wenn du ein Salah verrichtest. Oder wenn du die Hajj verrichtest oder wenn du die Umrah verrichtest. Ihram ist quasi ein heiliger Zustand oder ein Weihezustand, wie auch immer man das nennen mag. Gemeint ist ein Zustand, in dem bestimmte Dinge verboten sind, obwohl sie eigentlich erlaubt sind. Weil Ihram kommt von der Wortwurzel Haruma, von dem auch das Wort Haram abgeleitet wird. Ihram ist also ein Zustand, in dem bestimmte Dinge mir ab jetzt sofort verboten. Wie zum Beispiel das Essen und Trinken. Während ich mein Salat verrichte, darf ich weder essen noch trinken. Noch darf ich mich mit jemand anderes unterhalten. Deswegen nennt man diesen Zustand Ihram. Und dieser Takbirat al-Ihram, ohne diesen Takbirat al-Ihram, kann kein Gebet gültig sein. Ohne diesen Takbirat al-Ihram beginnt das Salah erst gar nicht. Dadurch tritt man ein in das Salah. Und der entscheidende Hadith diesbezüglich ist der Hadith von Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, Miftahu salati al-Tahur. Entschuldigung, al-Tahur. Das heißt, der Gesandte Allah sagte, der Schlüssel des Gebetes ist die Reinigung. Man tritt ein durch den Takbir, wa tahrimuha al-Takbir. Man tritt ein durch den Takbir, wa tahliluha al-Taslim. Und durch den Taslim oder durch den Salam, das ist das Gleiche, tritt man aus diesem Ihram-Zustand oder aus dem Salah wieder aus. Und das ist auch der Ausdruck, den man zu verwenden hat, gemäß der Mehrheit der Ulama. Man darf keinen anderen Ausdruck verwenden, außer Allahu Akbar. Man darf auch keine Variation verwenden von Akbar, indem man sagt, Allahul Akbar. Das würde bedeuten, Allah ist der Größte. Das Gebet gilt nicht. Oder wenn man sagt, statt Allahu Akbar, Allah ist größer, dass man eine andere Form der Lobpreisung verwendet, indem man sagt, Allahu Azim zum Beispiel, oder A'zam. Man könnte sagen, Allah ist gewaltiger statt größer. Allah ist Aqdas, heiliger. Allah ist Asma', also hört besser als jeder andere. Oder was auch immer. Man darf keine andere Form des Lobes verwenden, denn das ist das Einzige, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Was ist, wenn jemand diesen Takbir nicht kennt und sein Gebet verrichten will, weil er zum Beispiel gerade den Islam angenommen hat? Er hat vielleicht ein Buch über den Islam gelesen, er möchte den Islam annehmen, es ist seine Gebetszeit, er weiß nicht, wie er beten soll oder er weiß nicht, wie er dieses Wort aussprechen soll, dann kommt es natürlich immer darauf an. Wenn man genügend Zeit hatte, den Takbir zu erlernen und man hat es trotzdem nicht gemacht, dann sündigt man und trägt auch die Konsequenzen dieser Sünde. Das bedeutet, wenn man gebetet hat, dann ist das Gebet ungültig, man muss es wiederholen. Sollte allerdings jemand nicht genug Zeit haben, dieses Takbir zu erlernen, Entschuldigung, sollte man genug Zeit haben, diesen Takbir zu erlernen, aber es ist zum Beispiel niemand vorhanden, der es einem beibringen kann. Oder man hat nicht genug Zeit, diesen Takbir zu erlernen, weil man zum Beispiel kurz vor Maghrib den Islam angenommen hat. Kurz vor Maghrib und die Asr-Zeit ist am Auslaufen, dann sagt man den Takbir, wenn man ihn kann, in der Sprache, in der man ihn kann. Das heißt, es fällt immer nur das weg, was man nicht kann. Man weiß, dass man es sagen muss, aber weiß nicht wie, dann sagt man es in seiner eigenen Sprache. Weil Allah sagt, Fattakullaha, mastata'tum, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Es gibt bestimmte Fehler, die man beim Takbir machen kann. Zum Beispiel, indem man sagt, richtigerweise heißt es, Allahu Akbar. Manche Leute machen zum Beispiel das U zu lang. U sage ich natürlich jetzt im Sinne von, dass wir mit lateinischen Buchstaben sprechen. Okay? Weil wenn wir alle Arabisch sprechen könnten, dann bräuchten wir nicht den Unterricht machen. Auf jeden Fall heißt es nicht Allahu Akbar zum Beispiel. Allahu Akbar. Das wäre falsch. Ebenso wäre es falsch, wenn man sagt, wenn man das R am Ende verdoppelt, indem man zu feste draufdrückt und sagt Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weil dann würde man eine Shadda sprechen auf dem Ra. Und es heißt nicht Barru oder Barra. Und es heißt Barru. Also eigentlich heißt es Allahu Akbaru. Für die Leute, die Arabisch kennen, das ist Mubtada und Khabar. طيب. Und dann heißt es auch nicht, das ist der vielleicht schlimmste Fehler von den dreien, dass man sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das heißt, dass man statt Akbar dass man Akbar sagt, das A zu lange zieht. Denn dadurch verfälscht man die Bedeutung, denn Akbar, auch beim Adhan, der Adhan wird ungültig, wenn das macht, oder bei der Iqama, denn dadurch bedeutet es nicht mehr größer. Akbar bedeutet größer. Aber Akbar ist der Plural von Kabar. Und Kabar bedeutet Trommel. Und Akbar ist der Plural von Kabar. Ja? Das heißt, die Bedeutung ist dadurch falsch. Auch soll der, wenn man in der Gemeinschaft betet, der Imam darauf achten, dass er diesen Takbir nicht zu lange in die Länge zieht. Wann kann man im Arabischen ein Wort in die Länge ziehen? Immer wenn ein Med-Buchstabe da ist. Ein A oder ein U oder ein I. Ja? Langes A, U oder I. Diese drei kann man also im Arabischen, um es genau zu sagen, damit man mich nicht falsch versteht, ein Alif immer. Ich meine immer, nicht, dass es gut ist, aber immer, dass die sprachliche Bedeutung dadurch nicht verändert wird. Ein Alif immer. Ich rede nicht von der Hamza, ich rede von Alif. Ein Alif hat immer Sukun, hat immer eine Fatha vor. Oder ein Wow, das sukuniert ist, eine Dhamma vorhat. Oder ein Ja, das sukuniert ist, eine Kasra vorhat. Wer das nicht verstanden hat, soll einfach sich an die Regeln halten. Muss auch nicht wissen. Aber entscheidend ist, dass wenn der Imam bei Allahu Akbar etwas in die Länge ziehen möchte, dann bleibt nur das eine Alif von Allah übrig. Und dieses Alif wird auch nicht geschrieben. Ne? Wenn du Allah schreibst, schreibst du das ohne Alif nach dem zweiten Namen. Ja? Der Imam könnte sagen, Allahu Akbar, sprachlich in Ordnung. Nur welche Gefahr besteht? Besteht die Gefahr, dass der hinter dir Allahu Akbar zu Ende sagt, bevor der Imam fertig ist. Und dann gilt sein Gebet nicht. Weil ich kann nur beten hinter einem Imam und der ist noch kein Imam. Aber wenn er noch nicht Allahu Akbar gesagt hat, hat er noch gar nicht angefangen zu beten. Wie wenn ich anfange, Allahu Akbar, und danach der Imam fängt erst an zu beten. Dann ist er nicht mein Imam. Okay? Ich kann nur Ma'mum sein, wenn es einen Imam gibt. Und den gibt es noch nicht. Also wenn ich vor ihm Allahu Akbar gesagt habe, dann kann mein Gebet mit ihm nicht gültig sein. Ob das natürlich ein freiwilliges Gebet wird oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber mein Gebet mit dem Imam kann nicht gültig sein. Geht nicht. طيب, ich nehme an, die Gebetszeit ist eingetroffen. Machen wir an dieser Stelle Pause und nach dem Adhan weiter, inshallah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تعالى أبين من أخ أين تيماتيك بإذن الله تعالى. Und zwar geht es darum, dass während man Allahu Akbar sagt, ist überliefert worden bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er hierbei seine Hände gehoben hat. Und wenn wir über das Heben der Hände sprechen, während dieser Situation im Salah, dann stellt sich die Frage erstens, was ist die gesetzliche Grundlage dafür? Zweitens, wie ist die Haltung der Hände in diesem Fall? Drittens, zu welchem genauen Zeitpunkt hebt man die Hände? Und viertens, wie verhält es sich, oder fünftens, wie verhält es sich mit dem Gebet im Sitzen? Hebt man da auch die Hände oder nicht? Die erste Thematik, was die Gesetzlichkeit angeht, des Hebens der Hände in dieser Position, so ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass nach manchen Ulama über mehr als 60 Sahaba radiallahu ta'ala anhu überliefert worden. Deswegen gibt es keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten über die Gesetzlichkeit des Hebens der Hände beim ersten Takbir des Salah. Im Gegensatz zu den anderen Stellen im Salah gibt es unterschiedliche Ansichten, aber an dieser Stelle gibt es keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass er beim ersten Takbir seine Hände hebt. Und es gibt, das ist, was die Gesetzlichkeit angeht. Was die Höhe angeht, wie hoch hebt man sie, Zunächst einmal hebt man sie so hoch wie die, hebt sie in Höhe der Schultern. Das ist überliefert worden. In manchen Überlieferungen heißt es auch in Höhe der Ohren. Und es gibt verschiedene Vorgehensweisen der Gelehrten. Manche sagen, es sind zwei verschiedene Höhen. Also man kann es in Höhe der Schultern, andere sagen in Höhe der Ohren. Und eine dritte Ansicht vereint diese beiden Hadithen miteinander und sagt, dass wenn man seine Hände, das heißt der untere Teil der Hände, so hebt bis zu den Schultern, dann gelangen die Fingerspitzen bereits in Höhe der Ohren. Und das ist eine ungefähre Angabe. Und diese Ansicht ist auch in der Hinsicht vernünftig, weil sie die Hadithe alle miteinander vereinbart und keinen Widerspruch sieht. Weil entweder man sieht einen Widerspruch, dann handelt man nach einem der beiden Überlieferungen, oder man vereint sie miteinander, oder eine dritte Vorgehensweise ist auch, dass man sagt, man macht das eine manchmal und das andere auch manchmal. Das sind einfach zwei verschiedene Versionen sind, die man mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam beobachtet hat. Was die Haltung der Hände angeht, so hält man seine Hände entweder mit den Handinnenflächen in Richtung Qibla, weil man sich grundsätzlich im Salah in Richtung Qibla wendet. Und die zweite Ansicht ist, dass man mit den Handinnenflächen nach innen zeigt, weil es darüber keine spezielle Überlieferung gibt, meines Wissens nach. Und diese Bewegung mit den Handinnenflächen zueinander ist der natürlichen, sage ich mal, passt eher zu der natürlichen Anatomie der Hände. Deswegen, das sind zwei Versionen. Wer so macht, ist in Ordnung. Und wer so macht, ist auch in Ordnung. Des Weiteren ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass man die Finger dabei nicht einzieht. Das habe ich jetzt beim Vormachen automatisch gemacht, aber es könnte ja auch sein, dass man die Hände so hebt. Es könnte auch, das heißt, als Faust hebt, aber das widerspricht manchen Überlieferungen. Und zwar heißt es, und das ist auch unter Übereinkunft der Ulama falsch, dass man die Finger einzieht beim Heben der Hände. Es gibt zwei verschiedene Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bezüglich der Haltung der Finger. Und da sieht man, subhanallah, wie genau die Sahaba radiallahu anhu hingeschaut haben. Und zwar einmal Mad und einmal Nashr. Mad bedeutet strecken und Nashr bedeutet ausbreiten, sprachlich gesehen. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا. Wenn sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Salah aufstellte, hebte er seine Hände und streckte dabei seine Finger. Und die zweite Überlieferung lautet von Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Takbir aufgrund des Salah sprach, bereitete er seine Finger aus. Und diese zwei Überlieferungen, Mad und Nashr, manche Ulama, rahimahumallah, verstehen unter beiden genau das Gleiche. Und sie sagen, mit Mad und Nashr soll gesagt werden, dass er seine Finger nicht eingezogen hielt, als er seine Hände hebte, sondern sie waren ausgezogen oder waren dann ausgebreitet, gestreckt, die Finger waren gestreckt. Und andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, verstehen unter Mad etwas anderes als Nashr. Sie verstehen unter Mad, dass sie nicht eingezogen waren, aber sie verstehen unter Nashr, dass sie die Finger sich nicht berühren. Okay? Und deswegen, und da sprachlich gesehen beides in Ordnung ist, darf man beides machen. Also entweder man hebt seine Hände und lässt zwischen den Fingern eine Lücke, streckt seine Finger und lässt sich eine Finger eine Lücke, oder man hebt seine Hände und streckt die Finger und lässt dazwischen keine Lücke. Das sind zwei Vorgehensweisen, weil die Sprache beides zulässt, darf man auch beides machen. Beide Ansichten haben ihre Berechtigung. Wann hebt man genau die Hände? Am besten hebt man sie genau zu dem gleichen Zeitpunkt, an dem man auch den Takbir spricht. Das heißt, zeitgleich mit dem Takbir. Allahu Akbar. Und wenn man fertig ist mit dem Takbir, dann nimmt man die Hände wieder runter. Allahu Akbar. Warum? Weil der Takbir soll etwas signalisieren. Und zwar den Gebetsbeginn. Das ist eine schöne logische Begründung. Erstens weisen die Texte darauf hin. Und zweitens, logisch betrachtet, die Logik stärkt auch dieses Verständnis. Denn stellt euch vor, diejenigen, die hinter dem Imam beten, diejenigen, die den Imam hören können, wissen, wann er den Takbir spricht. Und die Übereinkunft der Ulama in der Salat tritt man ein durch den Takbir, nicht durch das Heben der Hände. Diejenigen aber, die den Imam nicht hören können, weil sie zu weit von ihm weg sind oder weil sie taubstumm sind, aber sie können ihn sehen, wenn die Bewegung der Hände nicht zeitgleich mit dem Takbir wäre, käme es hier manchmal zu einem Konflikt. Denn stell dir vor, er hebt seine Hände zuerst und dann sagt er Allahu Akbar. Da könnte es passieren, dass die Leute ihr Gebet beginnen, noch bevor der Imam sein Gebet begonnen hat. Dann haben wir das gleiche Problem, von dem wir vorhin auch gesprochen haben. Insofern, deswegen soll der Imam oder auch jeder Betende den Takbir zeitgleich sprechen mit dem Bewegen, mit dem Hochheben der Hände. Das ist, wenn man im Stehen betet. Was ist, wenn man im Sitzen betet? Über das Beten im Sitzen gibt es meines Wissens nach keine Überlieferung, die darauf konkret eingeht, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hände hebte beim Beten im Sitzen oder nicht. Und deswegen auch kennen wir keinen Gelehrten, der gesagt hat, dass man seine Hände beim Sitzen nicht hebt. Deswegen gilt für das Sitzen genau das Gleiche wie für das Stehen. Grundsätzlich gilt für das Sitzen das Gleiche wie für das Stehen, was die hebende Hände angeht. Deswegen auch, wenn man im Sitzen betet, hebt man seine Hände beim Takbirat al-Ihram und auch bei den anderen Stellen, über die wir inshallah ta'ala in den nächsten Unterrichten sprechen werden. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina